Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und DXer. Eine neue Ausgabe von Radio DARC steht in den Startlöchern. Heute ist es die Nummer 440. Ich bin Cordy Farrin und werde Sie durch das kommende Technikmagazin führen. Hand aufs Herz. Wissen Sie eigentlich, warum man Frequenzen in der Einheit Hertz misst? Nun, die Maßeinheit aller Funktechnik ist nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz benannt. Wir werfen heute unter anderem mal einen Blick auf sein Lebenswerk. Ja, und auch der Sommer, der läuft sich so langsam warm hierzulande. Genau das Richtige, um ihn richtig zu genießen. Und natürlich Sommerhits vom Feinsten. Hier ist Shaggy mit seiner Version von In the Summertime. It's the summertime affair. Shaggy. As can be, sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes that she wear. Some of them are bone up, them tires, some of them are draw down gear. Well, some of them are shine up, some are wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate pair. Taking care of her career, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era. We say what we want, and we say what we need, and we love it. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do as he feel. He's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25. And when the sun goes down, I'll make it with my cutie pie. Sweater on off her body with her caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin, Shaggy, now with a musical swing. I say pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sing like bumblebee. Shaggy say pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sing like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high. And you can stretch your head up and touch the sky. And oh, when the weather is fine. Women, you got women on your mind. I'm gonna drive in the ride and see now what I can find. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes down, I'll make it with my beauty pie. What was that? Pretty little woman, sexy as can be. Say pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a tire hair and the clothes she wear. Some of them a bun down, them tie up, some of them a draw down gear. Well, some of them a shined up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in mattresses that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate beer. Taking care of our careers, so tell the world beware, cause it's a brand new selection for your musical era. In the cemetery, in the cemetery. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Aufregender Ballonstart auf der Ham Radio in Friedrichshafen. RTL ahmt Pumuckl-Stimme mit künstlicher Intelligenz nach. NDR berichtete über den Amateurfunk und DARC-Seminar zum Thema Grundlagen der digitalen Nachrichtenübertragung. Wie auf einer Perlenkette aufgefädelt warteten die insgesamt 8 Experimente, verteilt auf 6 Nutzlastgehäuse, kurz vor 11 auf die Startfreigabe durch den Tower des Flughafens Friedrichshafen. Bei wenig Wind und strahlender Sonne gelang ein ruhiger Start. Das Gespann stieg mit ca. 5,5 Metern pro Sekunde in die Stratosphäre auf. Über den Crossband-Repeater, der vom 70 cm auf 2 Meter umsetzte, begannen die ersten Funkverbindungen. Durch die große Höhe gelangen Schnellverbindungen bis nach Nürnberg und noch weiter. Leider stellte der MASHCOM-Knoten an Bord seinen Betrieb recht früh ein, sodass die geplante Kommunikation zwischen Jäger und Basisstation über diese junge LoRa-Betriebsart nicht möglich war. Temporär waren auch 2 weitere Sender stumm, da ihre GPS-Empfänger oberhalb von ca. 12 Kilometern keine Daten mehr geliefert haben. Da es in Summe aber 6 mit GPS versorgte Sender und Betriebsarten an Bord gab, bestand zu jeder Zeit ausreichend Redundanz und keine Gefahr, die Position des Ballons zu verlieren. Um 12.31 Uhr ist der Ballon dann in 29.815 Metern Höhe geplatzt, aber unerwartet schnell heruntergefallen. Der Fallschirm hat sich wohl nur teilweise geöffnet und so war die Sinkgeschwindigkeit über eine längere Zeit 3-mal so schnell als erwartet. Durch die Vielfalt der Sender und Betriebsarten konnte die Bahn des Gespanns bis zum Landeort ausgezeichnet verfolgt werden. Wie die Jäger nach langem Anmarsch feststellen mussten, hatte sich die Nutzlast nördlich des Berges Sentis in der Schweiz einen ca. 30 Meter hohen Baum gesucht und sich dort auch ordentlich festgesetzt. Alle Versuche, sie zu bergen, sind bisher gescheitert. Die kurzen Wege auf der Funkfachmesse Ham Radio haben sich aber auch in diesem Jahr wieder bewährt. So haben die Funkkollegen aus der Schweiz einige hilfreiche Tipps gegeben und die Jäger konnten von der eidgenössischen Polizei durch eigentlich gesperrte Straßen bis zum Landeort eskortiert werden. Aktuelle Informationen sind im Internet abrufbar über www.ballonprojekt.de. Traditionell sprach der Schauspieler Hans Clarin den Pumuckl, einen Kobold aus einer bekannten Kinderserie, die jahrzehntelang im Fernsehen lief. Der im Jahr 2005 verstorbene Sprecher des Pumuckl ist nun wieder virtuell auferstanden. Möglich macht das die künstliche Intelligenz. Die Titelfigur diverser Hörbücher und der Originalserie aus den 1980er Jahren ahmt mit Hilfe von KI die Stimme von Hans Clarin so täuschend echt nach, dass sie vom längst verstorbenen Original nicht zu unterscheiden ist. Ich bin keine Maus! Ich bin der Pumuckl und ich will weg da! Pfui, pfui, ich will weg da! Komm, los, mach mich weg! Unsinn! Kobolde zerplatzen nie und zerspringen schon gar nicht! Mach mich doch weg! Ja. Das werden wir gleich haben. Die Erzeugung von Stimmen mittels KI öffnet für Fernsehmacher komplett neue Möglichkeiten. Und so soll der kleine Kobold Pumuckl in einer neuen TV-Serie namens Neue Geschichten vom Pumuckl wieder so klingen wie früher im Original, verspricht der Fernsehsender RTL. Um das zu erreichen, hat das Luxemburger Medienunternehmen eine KI-Software mit Originalaufnahmen von Hans Clarin als Pumuckl gefüttert. Die neuen Texte wurden dann vom Kabarettisten Maxi Schaffroth eingesprochen und von der Software in die Stimme von Hans Clarin umgewandelt. Nähere Details zum technischen Vorgehen nannte RTL nicht. Auch inhaltlich ist die neue Pumuckl-Serie dem Original wohl sehr nahe. Meister Eders Neffe Florian übernimmt die bekannte Werkstatt, wo ihm Pumuckl wortwörtlich auf den Leim geht. Das Duo soll neue Geschichten in einem München erleben, das sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat, schreibt RTL. Neue Geschichten vom Pumuckl soll Ende 2023 auf RTL, Super RTL und RTL Plus veröffentlicht werden. Beim Streaming-Angebot sollen Nutzer die Möglichkeit haben, zwischen der Originalstimme von Maxi Schaffroth und der KI-gestützten Clarin-Version zu wählen. Laut RTL ist dieses Wiederauferstehen weltweit das erste Mal, dass die Stimme eines verstorbenen Sprechers mittels künstlicher Intelligenz nachgestellt wird. Diese bahnbrechenden neuen Möglichkeiten der Sprachsynthese werden unter Medienschaffenden sehr kontrovers besprochen. Es besteht die Gefahr, dass damit auch Politikern Worte in den Mund gelegt werden, die diese niemals so gesagt haben. Ob und wie die Stimmen Verstorbener mit KI wiederbelebt werden sollen, ist auch eine laufende ethische Diskussion. Bei Radio DARC ist bis auf Weiteres kein Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Erzeugung von Sprachbeiträgen geplant. Alle Sprecher bei uns sind echt und authentisch. Am 1. Juli wurde innerhalb der NDR-Reihe Mein Lieblingsplatz ein Beitrag aus dem Amateurfunkzentrum in Braunschweig gesendet. Dieser Beitrag war sowohl im Rundfunk bei NDR 1 Niedersachsen als auch im Fernsehen bei Hallo Niedersachsen im Programm. Gezeigt wurden unter anderem die Erzeugung von Morsezeichen in einem einfachen Steckbrettaufbau mit einem Quarzoszillator, der durch einen Arduino Nano Minicomputer gesteuert wurde. Außerdem Funkbetrieb an der Clubstation, die Antennenanlage und ein Blick in den Seminarraum mit dem QSL-Regal. Dazu gab es allgemeine Informationen über den Amateurfunk. Über das Internet ist der Fernsehbeitrag aus der Mediathek des NDR noch 2 Wochen lang abrufbar. Am 4. November findet im Amateurfunkzentrum in Baunatal das DARC-Seminar mit dem Titel Grundlagen der digitalen Nachrichtenübertragung für SDR statt. Dozent ist Gerrit Buhe, Delta Lima 9, Golf Foxtrot Alpha. Geschah die Signalverarbeitung früher analog durch spezialisierte Hardware, erfolgt sie heute meist numerisch durch Software-Algorithmen. Das Seminar vermittelt Themen wie Abtasttheorien, Zeitfrequenzbereich, digitale Filter und auch Quadratursignalverarbeitung anhand von Simulationen mit Oktave. Dazu werden Möglichkeiten der Echtzeitsignalverarbeitung mit GNU-Radio vorgestellt. Das Fachseminar steht neben vielen weiteren äußerst spannenden Veranstaltungen allen DARC-Mitgliedern offen. Melden Sie sich dazu am besten schon heute auf der DARC-Webseite an. Gerne können Sie auch DARC-Mitglied werden. Hier stehen Ihnen flächendeckend fast 1000 Ortsverbände deutschlandweit als Ansprechpartner zur Verfügung. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Und nun ein Musikwunsch unseres Hörers Holger Jäger, Delta Golf 7 Yankee Echo X-Ray aus Drage in Nordfriesland. Es ist der Track Sylvia's Mother von Dr. Hook and the Medicine Show aus dem Jahre 1972. Holger grüßt recht herzlich alle Radio DARC-Zuhörer und Hörerinnen und freut sich schon jetzt auf seinen Musikwunsch. Die Freude ist auch ganz bei uns und du hast dir einen wirklich schönen und gefühlvollen Titel ausgesucht. Hier also Sylvia's Mother für dich, lieber Holger. Sylvia's Mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. This is Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, this is Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, this is Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Interview exklusiv bei Radio DARC. Was macht eigentlich Tjorven Moser? Die neue und junge Stimme bei Radio DARC war schon einige Wochen nicht mehr bei uns auf Sendung und die passt doch so gut in die Zeit mit den vielversprechenden jungen Menschen, die im DARC eine Amateurfunklizenz erwerben. Mit dem neuen System der dreistufigen Lizenzklassen werden ab 2024 besonders der jungen Generation gute Startbedingungen auf den Amateurfunkbändern 10 Meter, 2 Meter und 70 Zentimeter gegeben, die mit preiswerten Handfunkgeräten und der Amateurfunkrelais gute Entfernungen überbrücken können. Chefredakteur Rainer Englert hat mit Tjorven Moser, unserem Newcomer-Autor, über seine Aufgaben und weitere Projekte gesprochen. Hallo, freut mich, dass du heute wieder bei uns in der Sendung bist. Du hattest dich in letzter Zeit mehrfach in diversen Beiträgen mit einem historischen Ereignis befasst, nämlich mit 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Gibt's denn zu diesem Thema nichts mehr zu sagen? Nein, also zum Thema 100 Jahre Rundfunk gibt's noch einiges Spannendes zu erzählen und da werden bis zum 29. Oktober, also dem großen Jubiläum des Rundfunks, auch noch etliche Beiträge folgen. Und was war der Grund für deine Abwesenheit? Der Grund für meine Produktionspause bei Radio DARC war einfach der, dass ich bis letzte Woche noch Schüler war. Also ich habe jetzt gerade die 10. Klasse beendet und der April und der Mai, die wurden einfach von der Tyrannei der Lehrer beherrscht, kann man sagen. Also die wollten da nochmal alles rausholen vor der Prüfung, also etliche Präsentationen und so weiter. Und die Prüfung selbst kam auch noch dazu. Da habe ich einfach die Zeit nicht gefunden, noch weitere Beiträge zu produzieren. Aber jetzt habe ich erstmal frei bis Oktober und jetzt wird wieder kreativ gearbeitet. Na, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du alles gut bestanden hast und dass du auch mit deinen Noten zufrieden warst. Also, deine Schule ist nun zu Ende, du hast den Abschluss in der Tasche. Was machst du nun? Ich beginne im Oktober eine Ausbildung zum Tonmeister, bleib dem Audiobereich also treu. Im Prinzip könnte man sagen, die Beiträge, die ich bisher für Radio DARC produziert habe, waren eine Art Trainingslager für die Ausbildung. Also Audioschnitt, Musik hinzufügen und so weiter und so fort. Das war schon so eine gute Vorbereitung für die Ausbildung. Ah, das freut mich ja wirklich echt sehr, dass wir dir hier bei Radio DRC den Berufseinstieg erleichtern konnten. Und Tonmeister, ja, das klingt ja auch spannend. Was willst du denn in der nächsten Folge zum Thema 100 Jahre Rundfunk für uns produzieren? In der nächsten Episode wird es um die beiden Hauptakteure gehen, ohne die der Rundfunk quasi überhaupt nicht möglich wäre. Ich denke, die meisten werden ahnen, worum es geht. Und die werde ich mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, vergleichen. Natürlich habe ich auch eine passende Musik rausgesucht. Also das wird auf jeden Fall ein spannender Beitrag werden. Dann sind wir mal gespannt, was da von dir in Kürze kommen wird. Danke fürs kurze Gespräch und bis bald. DARC Radio, your favorite station. Seine Scheinchen. Sie waren am Hayden küssen Arsch, weil ich jetzt reich bin. Hätte fast meine Zukunft verkackt, doch bin auf Tour fast in jeder Stadt. Und keine Pause, werde niemals satt. Und ich sag, du hörst mich im Radio, du siehst mich im Club, im Fernsehen, im Cabrio, mit 1000 PS durch die Hut. Sie können haten, doch im Endeffekt nichts machen. Mucke machen war mein bester Plan. Schreibe Bass, bin am Start. Weiß mein Leben mir zu schätzen, Mann. Damals broke, hat kein Geld, heute reise ich um die Welt. Vergangenheit ist nicht mehr wichtig, Mann. Der Fam geht es gut, Mama stolz auf viel Blut, denn sie weiß, ich mache Fettbusiness, ja. Ich chille am Pool, gönn mir Moskau, Mew, Pizza, Pommes, was für Fitnessplan. Meine Leute sind schwul, Trends sind da und Q219 und ich bin entspannt. Du hörst mich im Radio, du siehst mich im Club, im Fernsehen, im Cabrio, mit 1000 PS durch die Hut. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. So klingt Lieblingsplatz als Morsecode. Auch das gehört zum Spektrum eines Funkamateurs. Was wie eine Spielerei anmutet, kann im Notfall Leben retten. Das ist ein Punkt, der Sepp Potyka seit 50 Jahren so am Amateurfunk fasziniert. Das hat man beispielsweise bei Katastrophenfällen gesehen, dass dort die Infrastruktur ausgefallen ist und Funkamateure die einzigen waren, die Möglichkeit hatten, die Verbindung zur Außenwelt herzustellen. Gerade für in Not geratene Segler kann der Amateurfunk zum letzten Rettungsanker werden. Nämlich dann, wenn der normale Funk ausfällt. Ist auch schon passiert. Das Herzstück der Braunschweiger Amateurfunkstation. Hier wird intensiv Völkerverständigung betrieben. Dabei wird aus Sepp dann sein Rufzeichen Delta Kilo 7 Alpha Charlie. Kurz DK7AC. Italy, Italy 1, Italy Tango Radio. This is Delta Kilo 7, Alpha Charlie. Na, kommen wir nicht durch. Das ist Lotterie, weil mal geht es gut, mal geht es schlecht. Und ja, im Moment haben wir sehr viele Sonnenaktivitäten. Und das wirkt sich natürlich gerade auf der Kurzwelle auf die Ausbreitungsbedingungen aus. Nächster Versuch, wieder Frequenzen durchsuchen. Jeder Kontakt ein Zufallstreffer. Very good afternoon to you, John. My name is Seb, Sierra Echo Papa Papa. We are located here in Braunschweig or Brunswick. Dieses Mal klappt's. John funkt aus Tschechien. Wetter, Clubstation, Haustiere, das sind bei Sepp Potyka die gängigsten Gesprächsthemen. Der Braunschweiger hat schon bis nach Australien gefunkt und dort mit einem Goldschürfer geplaudert. This is Delta Kilo 7 Alpha Charlie saying bye-bye to you. Ganz wichtig ist auch, Funkamateure schicken sich gegenseitig sowas wie Postkarten. Wenn man einen Kontakt mit einer neuen Station hat, dann wird das aus historischen Gründen immer noch mit einer sogenannten QSL-Karte bestätigt. Das Tüfteln gehört natürlich auch zum Handwerk eines Funkamateurs bzw. einer Funkamateurin. Davon haben Sie hier auch einige. Mich fasziniert zum einen die Technik, aber auch das mit Völkerverständigung, mit einfach mit fremden Leuten quatschen und so ein bisschen das Ganze auch an Jugendliche, Kinder und so weiter weiterzugeben. Wer sich zu einem Funkamateur ausbilden lassen möchte, kann das übrigens direkt im Braunschweiger Vereinsheim. Ihren Lieblingsplatz teilen Sie hier gern mit anderen. This song's for you, David Luca Leon. It shall guide you through the night and help you through the day. Whenever things go wrong, I'll be with you. Whenever clouds are there, we'll find them through. Thank you. Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Heute sind Funkwellen für uns selbstverständlich und zumindest einfache Fakten, wie dass sie sich ohne Zusatztechnik nur lichtähnlich ausbreiten können und deshalb der Radioempfang im Tunnel nicht funktionieren kann, ist inzwischen auch Laien bekannt. Meistens jedenfalls. Warum das Handy plötzlich im Aufzug nicht mehr funktioniert, wissen immer noch viele nicht. Als Heinrich Hertz versuchte, ihre Existenz nachzuweisen, waren sie dagegen nur ein theoretisches Konstrukt. Der mathematisch sehr begabte Physiker James Clerk Maxwell, geboren am 13. Juni 1831 in Edinburgh in Schottland, hatte mit den nach ihm benannten Maxwell-Gleichungen ab 1864 nicht nur Elektrizität und Magnetismus in Relation gesetzt, sondern auch die elektromagnetischen Wellen vorausgesetzt, die sich fast mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten sollten. Dabei hat er auch die später als zutreffend erkannte Voraussage gemacht, dass es sich auch bei Licht- und Wärmestrahlung um solche elektromagnetischen Wellen handeln müsse. Er hatte damit die Untersuchungen und Entdeckungen von Hans Christian Ørsted ab 1820 und Michael Faraday ab 1832 um Elektromagnetismus und Induktion fortgeführt. Doch diese Maxwell-Gleichungen sind Differentialgleichungen, die sind auch heute noch vielen Studenten und Wissenschaftlern schwer verständlich. Doch heute kennt man immerhin ihre belegten und praktisch angewendeten Resultate. Die rein theoretische Herleitung durch Maxwell war damit eine große Leistung. Sie tatsächlich nachzuweisen gelang Maxwell nicht. Er starb mit nur 48 Jahren am 5. November 1879 in Cambridge. Bis dahin hatte er neben den Maxwell-Gleichungen auch viele andere physikalische Phänomene untersucht, von den Saturnringen über die Lichtbrechung und das Farbensehen und damit auch die Erfindung der Farbfotografie bis zur Thermodynamik. Heinrich Rudolf Hertz war dann derjenige, der leider erst nach dem Tode Maxwells den Sprung von der Theorie zur Praxis schaffte. Er wurde am 22. Februar 1857 in Hamburg in einer angesehenen hanseatischen Familie geboren und wurde später Onkel des Nobelpreisträgers Gustav Ludwig Hertz. Nach dem Abitur in Hamburg studierte Hertz zunächst ein Semester Bauingenieurwesen am Polytechnikum in Dresden. An der Technischen Hochschule München, damals Polytechnikum, später Fachhochschule München, heute wieder Technische Hochschule, setzte er nach dem Militärdienst das Studium nun im Bereich der Mathematik und Physik fort und wechselte 1878 an die Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Mit nur 23 Jahren begann er dort den Doktor der Philosophie mit einer Dissertation über die Rotation von Metallkugeln in einem Magnetfeld und blieb zunächst bei Hermann von Helmholtz in Berlin, der ihn für das Thema Maxwell-Gleichungen interessierte und anregte, Hertz sollte den Nachweis der von Maxwell vorhergesagten Wellen versuchen. 1883 wurde Hertz Privatdozent für theoretische Physik an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, 1895 Physikprofessor an der Technischen Hochschule Karlsruhe, wo er dann die elektromagnetischen Wellen am 11. November 1886 entdeckte. Die Berliner Akademie der Wissenschaften setzte er bzw. sein Mentor Hermann von Helmholtz jedoch erst über zwei Jahre später, am 13. Dezember 1888, in einem Forschungsbericht in Kenntnis. Er wollte sicher sein, dass er tatsächlich diese Wellen entdeckt hatte und das Ganze keine Fehlmessungen waren. 1889 ging Hertz als Professor für Physik an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und starb am 1. Januar 1894 mit nur 36 Jahren, vermutlich an den Folgen einer Autoimmunerkrankung. Den Siegeszug der Funktechnik konnte er also selbst nicht mehr erleben. Er hatte an keine praktische Nutzbarkeit seiner Entdeckung geglaubt. Seine Sender sendeten im Meter- und Zentimeterwellenbereich, letzteres nahe dem heutigen 70 cm Amateurfunkband, also auf weit kürzeren Wellen, als sie dann die nächsten 50 Jahre in Gebrauch waren. Der Sender bestand aus einer Funkenstrecke mit zwei an den Enden eines Dipols angeordneten hohlen Metallkugeln von 30 cm Durchmesser. Diese Funkenstrecke mit vergleichsweise geringer Distanz, nur etwa 1 cm, wurde von einer Induktionsspule gespeist und dabei entstanden an einer zweiten, 1,5 Meter entfernt liegenden Funkenstrecke mit Spule unerwartet ebenfalls Funken. Damit war die drahtlose Übertragung entdeckt. Das war natürlich noch kein wasserdichter Nachweis elektromagnetischer Wellen. Es hätte ja auch eine Induktionsübertragung von Spule zu Spule sein können. Deswegen experimentierte er weiter, ließ aus einem Hörsaal alles beeinflussende Metall von Rohrleitungen bis zum Kronleuchter entfernen und vergrößerte zunächst den Sendedipol. Damit stieg die Wellenlänge auf etwa 9 Meter. Ein kleiner Ring mit Funkenstrecke diente als Empfänger. Er konnte so nachweisen, dass sich vor einer reflektierenden Wand stehende Wellen ausbilden und die Wellenlänge bestimmen, und er erzielte so 10 Meter Reichweite. Nachdem er nun davon ausging, dass es sich um lichtähnliche Wellen handeln musste, wollte er diese auch wie das Licht einer Taschenlampe mit einem Parabolspiegel bündeln. Da das bei 9 Meter Wellenlänge etwas schwierig wurde, hat er den Sendedipol wieder auf 26 cm verkleinert und so 60 cm Wellenlänge erreicht. Der Parabolspiegel war 2 Meter groß, ein zweiter Parabolspiegel diente mit einem ebensolchen Dipol zum Empfang. Das Bündeln gelang, die Reichweite stieg auf 16 Meter. Ebenso konnte er die Wellen mit einem Prisma aus Pech beugen und mit parallelen Kupferdrähten polarisieren. Diese Geräte sind heute im Deutschen Museum in München zu sehen. 1930 schlug Deutschland in der IEC, der International Electrical Commission, Hertz als physikalische Einheit der Frequenz vor. 1935 wurde dies mit der Abkürzung HZ eingeführt. Seitdem werden die Frequenzen der Sender in Hertz angegeben. Zuvor hat man üblicherweise nur die Wellenlänge verwendet. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. We'll be right back. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Ist Ihnen schon einmal eine Erleuchtung gekommen? Nein, ich meine nicht etwa das Ergebnis einer fernöstlichen Meditationssitzung und auch nicht das Erscheinen des Messias. Auf das müssen wir noch wohl etwas warten. Aber eine technische Erleuchtung? Das kann buchstäblich bald zu unserem Alltag gehören. Die Rede ist nämlich tatsächlich von Licht, und zwar von Datenübertragung per Licht. Der Name dieser brandneuen Technik sitzt schon mal. Sie heißt Li-Fi, so hat der deutsche Erfinder Holger Haas seine Idee benannt, die er auf einer technischen Konferenz in Edinburgh kürzlich einer verblüfften Öffentlichkeit vorstellte. Er beschrieb sie sehr treffend als drahtloses Internet aus jeder Glühbirne und genau das ist es, eine Datenverbindung mit Licht. Das Wort Wi-Fi kennen Sie sicher, das ist ja, was wir fast alle im Haus haben, auch gängig als WLAN bezeichnet. Hier wird per Funkwellen im Bereich von 2,4 oder 5,1 GHz eine Datenkonnektivität mit dem Internet hergestellt. Und nicht ohne Grund knüpft nun der deutsche Ingenieur bei Li-Fi an die Funkwellen an, nur dass er eben Licht verwendet. Und, geht es nach ihm, soll dieses Li-Fi bald das bekannteste WLAN auf Funkbasis verdrängen. Ist das wirklich realistisch? Nun, als Holger Haas seine Idee, Daten per Licht statt per Funk zu übertragen, im Jahr 2012 erstmals in einem wissenschaftlichen Artikel beschrieb, ist er eher belächelt worden. Zu abgehoben erschien seine Idee. Und warum sollte man das Licht mit seinen vielen Nachteilen einsetzen, wo es doch fast überall WLAN gab? Aber das herkömmliche WLAN, wie wir es kennen, stößt zunehmend an seine Grenzen. Einmal sind überall Tausende von diesen funkenden Routern aktiv. Auf dem Land oder in Einfamilienhaussiedlungen mag es noch gehen, aber vor allem in großen Wohnblocks stören sie sich mittlerweile gegenseitig sehr und bremsen die Datenrate aus. Zweites Problem ist die mangelnde Bandbreite. Moderne Router wie beispielsweise die bekannte Fritzbox schaffen bestenfalls 600 Megabit pro Sekunde. Unter idealen Übertragungsbedingungen wohlgemerkt. Das reicht zwar bestimmt zum Telefonieren aus und auch um E-Mails zu verschicken, aber wenn es um dreidimensionale Fernsehbilder aus Datenbrillen geht oder um holographische Displays, dann ist Schluss mit der heute üblichen Standardtechnik. Schon in wenigen Jahren werden Anwendungen ins Haus kommen, die bis zu 100 Gigabit pro Sekunde erfordern und das ist mit der Funktechnik einfach nicht mehr zu machen. Die belegte Bandbreite wäre viel zu groß, sie würde mehrere Gigahertz umfassen, was kein Frequenznutzungsplan mehr hergibt. Nochmal anders schaut es im Bereich der Industrie aus. In Fertigungshallen müssen Roboter ans Internet angebunden werden. Der Autohersteller BMW beispielsweise spielt die Steuersoftware erst auf dem Fertigungsband in die Autos ein, rund 100 Gigabyte. Selbst per Kabel dauert das heute rund 20 Minuten, einfach zu viel für eine millionenteure Fertigung. Da wären Übertragungsraten im zweistelligen Gigabit-Bereich durchaus ein Fortschritt. Der Ausweg lautet also, die Daten müssen per Licht übertragen werden. Und eben genau das ist das neue Li-Fi. Derzeit wird diese Erfindung in einem neuen ITU-Standard definiert und soll in Kürze offiziell als IEEE-Norm verabschiedet werden. Li-Fi ist wohl eine ideale Ergänzung zum bisherigen WLAN, wenn es auf besonders schnelle Übertragung ankommt. Für die Technik kommt wahlweise sichtbares Licht oder Infrarot in Frage, das mit einer Leuchtdiode erzeugt wird. Diese wird dann im Nanosekundentakt aufmoduliert. Als Empfänger dienen Fotodioden eigentlich alles recht preisgünstige elektronische Bauteile. Jedoch, einen Haken hat dieses Li-Fi aber dennoch. Es muss eine direkte Sichtverbindung zwischen dem Lichtrouter und dem Empfänger vorliegen. Während das Funk-WLAN in begrenztem Maß auch durch Wände durchgeht, ist das bei Licht nicht der Fall. Li-Fi bleibt innerhalb des Raumes. In der Regel muss daher der Router auch ähnlich wie ein Rauchmelder an der Decke angebracht werden. Aber dieser Nachteil ist für bestimmte Anwender gerade ein Vorteil. Für das Militär. Nach Angaben seines Erfinders haben die US-Streitkräfte bereits starkes Interesse daran gezeigt und testhalber mehrere Dienststellen mit dieser Lichtdatenverbindung ausgestattet. Klar, denn die Li-Fi-Technik ist nahezu komplett abhörsicher, weil das Licht strikt innerhalb des Raumes bleibt. Eine kleine Jalousie kann ein Restrisiko des Abhörens von außen verhindern. Licht durchdringt im Gegensatz zu Funk nun mal keine Wände. Wie auch immer, für bestimmte Anwendungen mit hohem Bandbreitenhunger oder für die Industrie ist diese neue Li-Fi-Technik sicher eine willkommene Ergänzung zum bekannten WLAN. Und streng genommen ist diese Idee eigentlich schon uralt. Bereits im Jahr 1880 verwendeten nicht weniger als die US-amerikanischen Erfinder Alexander Graham Bell und Charles Tainter moduliertes Licht im sogenannten Photophon, einem drahtlosen Lichttelefon. Im Zweiten Weltkrieg verwendete die deutsche Wehrmacht sogenannte Lichtsprechgeräte, die ebenfalls bei günstiger Sicht mittels moduliertem Glühlampenlicht und diversen Optiken durchaus 10 Kilometer und mehr überbrücken konnten. Auch heute noch steuern Fernbedienungen mittels Infrarotlicht tausende Fernsehgeräte. Also lag es geradezu nahe, moduliertes Licht nun auch für Datenübertragung einzusetzen. Danke für Ihr Interesse, bis zum nächsten Mal. Eva Maria, DG9 MFG. DARC Radio, your favorite station. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Der Deutsche Amateur-Radio-Club sendet jede Woche ein spannendes Technikmagazin auf seinen drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz über die Sendepartner Channel 292 in Ingolstadt und der österreichischen Rundfunksender GmbH in Wien. Wiederholungen erfolgen täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. DX-Meldungen, Reportagen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Das alles gibt es hier, exklusiv in der weltweit einzigen Spezialsendung für Funkamateure und Kurzwellenhörer. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Der Physiker Heinrich Hertz gilt als der Entdecker der elektromagnetischen Wellen. Bis heute bezeichnet man Funkwellen nach ihm mit der Maßeinheit Hertz. Und die Kurzwelle, das ist der Frequenzbereich von 3 bis 30 MHz. Da spielt sich fast alles ab, was den Funkamateuren weltweit Kontakte beschert. Auch unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC, beschäftigt sich jede Woche intensiv speziell mit diesem Frequenzbereich für seine Funkwettervorhersage. Und was dabei herausgekommen ist, das gibt er nun zum Besten. Die Sonne scheint zugehört zu haben, als ich letzte Woche von dem engen Korridor berichtete, in der sich seit einigen Monaten die Sonnenaktivität bewegt. Denn sie setzte dieser Entwicklung mit einem Ausflug nach oben ein Ende. Bis auf 214 Einheiten stieg der solare Flux an, das ist der zweithöchste in diesem Zyklus gemessene Wert. Und dann rotierte am Mittwoch noch die neue Fleckengruppe 3372 um den Sonnenrand, die ein regelrechtes Flare-Feuerwerk zündete. Alleine am Mittwoch waren es 36 Stück, darunter 4 der 5 an diesem Tag beobachteten M-Flares. Hier auf der Erde löste dadurch ein Mögel der Lindscher-Effekt den nächsten ab und die Ausbreitungsbedingungen, zum Beispiel auf der Nordatlantikstrecke, waren an diesem Tag ständig unter Druck. Dazu passt die Nachricht, dass die gemittelte Sonnenfleckenrelativzahl im Juni mit 163,4 die höchste war, die in einem Monat seit 21 Jahren ermittelt wurde. Daraus strickten dann die üblichen Verdächtigen gleich das nächste Weltuntergangsszenario. Denen sei gesagt, dass vor 22 Jahren, zum Maximum des vorletzten Zyklus, dieser Wert bei knapp 250 lag und 1957 beim bislang stärksten beobachteten Zyklus über 350. Und bis auf die Kurzwellenfans und die Sonnenphysiker hat's kaum einer gemerkt. Da ist also noch reichlich Luft nach oben. Die Ausbreitungsbedingungen können von der erhöhten Sonnenaktivität nicht sehr profitieren, denn die Tagesdämpfung ist gut 3 Wochen nach der Sonnenwende noch nahe ihrem Höchststand und die Beeinträchtigungen durch die Mögel-Dellingers tun ein übriges. Bis 17 Meter öffnen die Bänder tagsüber zuverlässig, 15 Meter meist auch. Spannend wird es aber dann, wenn die Tagesdämpfung morgens und abends geringer ist und nachts ganz wegfällt. Am Tagesrand kann dann sogar 10 Meter auf bestimmten Strecken öffnen. In der ersten Nachthälfte liegt die Muff hoch genug für das 17-Meter-Band. Danach reicht es auf jeden Fall noch für 20 Meter. Sporadic E ist auf 10 und 6 Meter weiterhin täglicher Gast. Das führte am 3. Juli zum ersten Transatlantik-QSO auf dem 4-Meter-Band. Das Echo Alpha 4 Tango in Spanien und Papa Juliet 4 Mike Mike auf Bonaire in der Karibik für sich verbuchen dürfen. Das Dauerfeuer der Flares erhöht auch das Risiko für koronale Massenauswürfe und mit dem bislang eher ruhigen Erdmagnetfeld könnte es daher in den nächsten Tagen erstmal vorbei sein. Erste Anzeichen dafür haben wir bereits. An stürmischen Tagen wird es dann ziemlich sicher nichts mit dem 15-Meter-Band und der Pazifik bleibt dann von Europa aus auch verrammelt, weil es unsere Signale nicht mehr durch die polare Ionosphäre schaffen. Der Juli und August sind gute Monate für alle, die mit Sternschnuppen was am Hut oder besser an der Antenne haben. Die Delta-Aquariden sind zwischen dem 12. Juli und dem 3. August unterwegs und dann folgen fast übergangslos die Perseiden, der zwar nicht stärkste, aber jedenfalls prominenteste Meteorschauer des Jahres. Ab dem 17. Juli laufen sie sich langsam warm, bis zu ihrem Maximum, das dieses Jahr am 13. August mittags eintritt. Seit 2018 beobachtet man zudem etwa 30 Stunden später ein zweites Maximum. Wer dann optisch beobachten will, sieht in der zweiten Nachthälfte am meisten fallende Steine, wenn das Sternbild Perseus hoch am Osthimmel steht, aus dessen Richtung der Meteorstrom kommt und daher auch seinen Namen hat. Das war's für heute. Eine gute Woche.